Berlin, du bist mir nicht grün. Bin ich in dir drin, will ich gleich wieder ziehen. Was einer mal gesagt hat, das trifft es genau. Du bist das so, wie eine ganz alte Frau. Heute Morgen aber kam ich am Westbahnhof an. Das war ein Moment, wo das Blut mir gerann. Sie war jung und blond und gut gelaunt dabei. Und es war Mitte Mai und wir waren so frei. Wiener Blut, das tut gut. Und da war ich mit der alten Stadt versöhnt. Wiener Blut, das macht Mut. Und im selben Augenblick, da hat sie sich verschönt. Und das Denkmal vom Strauß nehm ich gern mit nach Haus, denn er hat uns beim Schmusen gesehen. Wiener Blut, mach es gut. Ach, noch nie fiel es mir so schwer zu gehen. Blond und gut gelaunt dabei. Und es war Mitte Mai und wir waren so frei. Wiener Blut, das tut gut. Und da war ich mit der alten Stadt versöhnt. Wiener Blut, das macht Mut. Und im selben Augenblick, da hat sie sich verschönt. Und das Denkmal vom Strauß nehm ich gern mit nach Haus, denn er hat uns beim Schmusen gesehen. Wiener Blut, mach es gut. Ach, noch nie fiel es mir so schwer zu gehen.